Tom Ripley schaute sich um. War das der Typ von Mann, den sie ihm auf die Fährte setzen würden? Er sah überhaupt nicht aus wie ein Polizist. Ein Gin Tonic, bitte. Er sah, wie der Barkeeper dem Mann ein Zeichen gab. Der kam auf ihn zu. Es war soweit. Tom Ripley, Sie sind verhaftet. Entschuldigen Sie. Sind Sie Tom Ripley? Ja. Ich bin Herbert Greenleaf. Das Lächeln irritierte ihn. Richard Greenleafs Vater. Mehr, als wenn der Mann mit einem Revolver auf ihn gezielt hätte. Sie sind Richards Freund, nicht wahr? Ein schwacher Funke in seinem Gedächtnis. Dickie Greenleaf, stimmt. Ein langer Blonder, ziemlich viel Geld. Ja, natürlich. Dickie, ja, ja. Und ganz gewiss kennen Sie Charles und Martha Schrieber. Begnadigt, dachte er. Frei. Kein Mensch dachte daran, ihn zu verhaften. Korrespondieren Sie im Moment mit Richard? Nein, wieso? Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich was von ihm gehört habe. Ja. Er ist seit 2 Jahren in Europa. Die Schrievers hörten sehr viel von Ihnen und dachten wir, Sie wären vielleicht... Da war mal eine Cocktailparty. Naja. Bei den Schrievers. Anscheinend haben Sie ein bisschen übertrieben. Sie sagten, Richard und Sie seien sehr enge Freunde. Stimmt. Er war mit Dickie zusammen da. Das war doch der Abend, an dem er Charlie Schrievers Einkommensteuererklärung gemacht hat. Kennen Sie denn nicht irgendjemanden, der Richard gut zureden könnte? Ich möchte, dass er wieder nach Hause kommt. Warum will Richard denn nicht nach Hause? Er sagt, er zieht das Leben drüben vor. Er malt. Dabei hat er gar nicht das Zeug zu einem Maler. Zum Schiffskonstrukteur, da hat er Talent. Natürlich. Wenn er wollte. Dickies Geld stammte aus einer Werft, Segelschiffe. Ich wünsche wirklich, ich könnte Ihnen helfen. Charles Schrieber sagte mir, Sie sind in der Versicherungsbranche. Versicherungsbranche? Ach so, ja, das ist schon ein Weilchen her. Gegenwärtig arbeite ich in einer Werbeagentur. So. Das Gespräch stockte. Das ist sicher sehr interessant. Was um Himmels Willen konnte man mal sagen? Wie alt ist Dickie eigentlich jetzt? Er ist 25. Alles spannte sich in ihm. Die Streichholzschachtel in seiner Hand war auch schon zerquetscht. Ich will gern an Dickie schreiben, wenn Sie meinen, dass... Er wollte hier weg. Verflucht nochmal. Er erinnert sich bestimmt an mich. Ich war ja oft genug in Ihrer Wohnung. Er hat mir seine Schiffsmodelle angeschaut. Ja? Ja. Ach, das war doch nur Kinderkram. Hat er Ihnen seine Konstruktionszeichnungen gezeigt? Aber ja, wunderbare Federzeichnungen. Großartig. Selbstverständlich hatte er sie nie gesehen. Aber jetzt sah er sie vor sich. Jeden Bolzen, jede Schraube. Ja, Richard ist begabt in der Beziehung. Ja, das ist er wirklich. Jetzt konnte er vielleicht noch eine Stunde irrsinnig höflich sein, dann würde etwas in ihm explodieren und ihn zur Tür hinausjagen. Ich bedauere, dass ich nicht frei über meine Zeit verfügen kann. Ich würde gern rüberfahren und Richard persönlich überzeugen. Das sagte er nur, weil er spürte, wie stark sich Mr. Greenleaf etwas derartiges erhofft. Richard hat sich immer von seinen Freunden lenken lassen. Die Kosten würde ich selbstverständlich übernehmen. Sein Herz machte plötzlich einen Sprung. Sein derzeitiger Job? Keiner. Derzeitiger Kontostand 0,0. Und seit neuestem sogar Nervosität bei jeder Polizeiuniform. Er legte die Stirn in Falten. Vielleicht könnte ich Urlaub bekommen. Wissen Sie, ich möchte den Job nicht gern verlieren. Ich versuch's. Glauben Sie wirklich, dass Sie das arrangieren können? Mitternacht war schon vorbei, als Tom sich auf den Heimweg machte. Mr. Greenleaf hatte ihn nach Hause fahren wollen, aber sein Zuhause behielt er doch lieber für sich. Dieses miese Drecksloch in einem schmutzigen Backsteinbau zwischen der 2. und 3. Avenue. Seit 3 Wochen wohnte er hier bei Bob DeLancey, den er nur flüchtig kannte, der ihn aber als einziger aufgenommen hatte, als er nicht wusste, wohin. Immerhin konnte er hier ohne Risiko seine George McAlpin-Post empfangen. Sehr geehrter Mr. McAlpin, Anliegen zur Begleichung meiner Steuerschuld, ein Scheck über $419.54, zahlbar an die Kasse des Finanzamts. Die gute alte Mrs. Super Ruff zahlte ohne Murren. Damit erhöhte sich sein Gesamtvermögen auf $4.863.14 in Schecks. Schade, dass es ihn nicht zu Geld machen konnte. Schmeckt's Ihnen, Tom? Ausgezeichnet. Besonders der Selleriesalat. Genau wie Richard. Er hat ihn immer furchtbar gern gemacht. Schade, dass Sie ihm keinen mitnehmen können. Ich packe ihn ein. Zusammen mit den Strümpfen. Mrs. Greenleaf hatte ihm gesagt, dass sie ihm gerne schwarze Wollstrümpfe mitgeben würde, die von Brooks Brothers. Leben Ihre Eltern auch in New York? Meine Eltern sind gestorben. Oh, entschuldigen Sie. Ich bin bei meiner Tante in Boston aufgewachsen. Sie sind in Boston aufs College gegangen? Nein, nein, ich war eine Zeit lang in Princeton. Hoffentlich erkundigte sich Mr. Greenleaf nach Princeton. Er hätte über alles diskutieren können. Die Schulordnung, den Geschichtsunterricht, die politischen Tendenzen unter den Schülern, alles. Letzten Sommer hatte er einen Jungen aus Princeton kennengelernt. Es war, als wäre er selbst da gewesen. Leider kam Mrs. Greenleaf mit einem Fotoalbum. Er war zu niedlich. Sehen Sie mal. Richard bei seinen ersten Schritten. Richard in der Pose des Knaben in Blau. Richard mit 16. Und immer das sonnige, naive Lächeln, der Mund von einem Ohr bis zum anderen. Sehr intelligent scheint er nicht zu sein, dachte Tom. Diese sind aus Europa. Das war schon interessanter. Dicky in einem Café in Paris. Dicky am Strand. Auf einigen Fotos runzelte er sogar die Stirn. Das ist übrigens Mangibello. Und hier dieses Mädchen. Das ist die einzige Amerikanerin dort in der Gegend. Marge Sherwood. Hätte ich doch nie von Europa gehört. Mrs. Greenleaf, seien Sie versichert, ich will alles tun, was in meiner Macht steht, um Dicky zur Rückkehr zu bewegen. Gott segne Sie, Tom. Gott segne Sie. Meinst du nicht, Emily, dass es Zeit wird für dich? Vielleicht. Als die beiden draußen waren, sah Tom sich in einem großen Wandspiegel. Er schaute schnell weg. Er handelte richtig, er benahm sich richtig. Und doch dieser Stachel eines Schuldgefühls. Sie denken bestimmt schon an Italien. Ja, an Italien. Ich hoffe, die Reise macht Ihnen Spaß. Und sie wirkt auch ein bisschen auf Richard. Nebenbei gesagt, Emily mag sie sehr gern. Meine Frau hat Leukämie. Oh, das ist ernst, nicht wahr? Ja. Sie hat vielleicht kein Jahr mehr zu leben. Es tut mir aber leid. Ich habe hier ein paar Schiffsverbindungen. Ich denke, über Cherbourg geht's am schnellsten. Anschlusszug nach Paris, dann Schlafwagen nach Rom. Das neue Leben hatte begonnen. Adieu, New York. Adieu, Amerika. So war es den Immigranten zumute gewesen, wenn sie alles hinter sich gelassen hatten. Ihre Freunde, ihre Bindung, auch ihr Versagen, die Fehler der Vergangenheit. Aufwärts und voran. Liebes Tantchen, wie du am Briefpapier siehst, bin ich auf hoher See. Eine unerwartete geschäftliche Angelegenheit. Das tat gut. Es kann Monate, sogar Jahre dauern, bis ich wieder zurück bin. Bisher hatte er sie immer wissen lassen, wo er war, weil er ihre mickrigen Schecks nötig gehabt hatte. Deine Schecks, diese Schecks benötige ich nun auch nicht mehr. $23.48 oder $52.95. als hätte sie irgendeinen Einkauf rückgängig gemacht, um ihm dann das Geld vor die Füße zu werfen wie einem Hund den Knochen. In Liebe, dein Tom. Plötzlich fiel ihm der Sommertag ein. Sie war mit ihm und einer Freundin aufs Land gefahren. Unterwegs waren sie in einen Stau geraten. Es war schrecklich heiß und sie hatte ihn losgeschickt, an einer Tankstelle was zu trinken zu holen. Auf einmal hatte sich die Autokolonne in Bewegung gesetzt. Er sah sich, wie er gerannt war, voller Panik, zwischen den riesigen, rollenden Wagen. Na los! Na los, Tom! Du Dransuse! So ein Schwächling! Er ist von Grund auf ein Schwächling, genau wie sein Vater! Die Schwüre wegzulaufen, schon mit 8 Jahren, die wilden Szenen in seiner Fantasie. Tante Dotti, die versuchte, ihn festzuhalten, und er, wie er sie zu Boden schmetterte, sie würgte. Ihr schließlich die große Brosche vom Kleid riss und sie ihr millionenmal in die Kehle stieß. Mr. Ripley, wir wollten Sie fragen, ob Sie nicht Lust hätten, eine Partie Bridge mit uns zu spielen. Nein, vielen Dank. Oh. Außerdem spiele ich nicht allzu gut Bridge. Oh, wir auch nicht. Na dann, vielleicht ein andermal. Er zog die Mütze über die Augen und faltete die Hände. Seine Eigenbrötelei war sicher Gesprächsstoff. Ob er Amerikaner ist? Ich glaube schon. Aber er benimmt sich nicht so. Er ist schrecklich ernst. Dabei kann er nicht älter als 23 sein. Irgendetwas Großes muss ihn beschäftigen. Ja, das tat es. Die Gegenwart und die Zukunft des Tom Ripley. Dickie Greenleaf. Ja? Ich bin Tom Ripley. Ja, wir haben uns vor ein paar Jahren in den Staaten kennengelernt. Ja? Hat Ihr Vater Ihnen nichts von mir geschrieben? Ach ja, Tom, wie war der Name? Ripley. Ja, das ist Marge Sherwood. Marge. Tom Ripley. Tag. Guten Tag. Da stand er nun in seiner neuen Badehose. Mit seiner geisterhaft weißen Haut. Er hasste Badehosen. Sie erinnern sich wohl nicht mehr an mich. Von New York her. Ich müsste lügen. Wo haben wir uns denn kennengelernt? Ja, ich glaube, war es nicht bei Buddy Lankenau? Das war nicht bei Buddy. Aber Buddy war eine ganz ordentliche Adresse. Aha. Bitte entschuldigen Sie, aber ich habe zurzeit ein furchtbar schlechtes Gedächtnis, was Amerika angeht. Das kann man wohl sagen. Wird immer schlechter. Wann sind Sie denn angekommen, Tom? Gerade eben, vor einer Stunde. Ich habe bloß meine Koffer im Postamt geparkt. Wollen Sie sich nicht setzen? Hier ist noch ein Handtuch. Hier. Danke. Ich spring noch mal rein. Mich abkühlen. Ich auch, Moment. Kommen Sie mit, Tom? Er kam mit. Wohl oder übel. Er hasste das Wasser. Seine Eltern waren im Hafen von Boston ertrunken. Dickie und das Mädchen schwammen weit hinaus. Er blieb im Flachen. Er ging auch viel eher raus als die beiden. Ach, so. Ja. Wir gehen jetzt. Wollen Sie mit uns essen? Warum nicht? Vielen Dank. Der Aufstieg über die endlosen Steintreppen war eine Strafe. Die Sonne brannte unerbittlich. Ihm war schwindelig. Und seine Beinmuskeln zitterten bei jedem Schritt. Aber eine Viertelstunde später ging es ihm schon besser. Er hatte geduscht und saß nun in einem bequemen Korbstuhl auf Dickies Terrasse, einen Martini in der Hand. Leider gibt's kein Eis für den Martini. Ich habe nämlich keinen Kühlschrank. Ich habe einen Bademantel für Sie dabei. Ihre Mutter sagte, Sie hätten drum gebeten. Kennen Sie meine Mutter? Ich traf zufällig Ihren Vater. Kurz bevor ich New York verließ. Er hat mich zum Dinner eingeladen. So. Und wie ging's meiner Mutter? Naja. Sie war ganz munter an dem Abend. Dickies Ringe gefielen ihm. Wenigstens hat sie zurzeit keine Krise, oder? Ein großer grüner Stern in Goldfassung am Mittelfinger der rechten Hand und ein Siegelring am Ringfinger der linken. Ich glaube nicht. Ihr Vater ist ein bisschen besorgt, dass sie so gar nicht nach Hause kommen wollen. Herbert ist immer besorgt. Ob Dickie und Marge ein Verhältnis miteinander hatten? Marge war in Dickie verliebt, das sah man. Aber Dickie? Vermutlich hat er ihnen noch eine Stelle angeboten. Immer auf der Jagd nach hoffnungsvollen jungen Leuten. Nein, hat er nicht. Es lief schlecht. Was hatte Mr. Greenleaf seinem Sohn bloß geschrieben? In welchem Hotel sind Sie denn abgestiegen? Bis jetzt in gar keinem. Welches würden Sie denn empfehlen? Ja, das Beste ist das Miramar. Das liegt gleich neben dem Giorgio. Ich meine, das Giorgio ist auch nicht schlecht, aber... In Giorgio gibt's Untermieter in den Betten. Ach was, ein paar Fliegen gibt's. Das Giorgio ist billiger, aber die Bedienung... Gibt's da nicht. Hast ja herrliche Laune heute, was? Tja, wenn das so ist, werde ich es mal mit dem Miramare probieren. Es war 4 geworden, bis er seine Koffer endlich ins Miramare geschafft hatte. Er hatte gerade noch die Kraft, seinen besten Anzug auf den Bügel zu hängen, dann fiel er aufs Bett. Was wollte er hier? Keine Freunde, eine fremde Sprache. Und wenn er nun krank wurde? Er stand wieder auf, gleich musste er sich übergeben. Warum war er bloß so tapsig und humorlos gewesen? Er musste Dickie für sich einnehmen. Dickie sollte ihn gern haben. Moin. Wo ist denn Marge? Wahrscheinlich arbeitet sie heute ein bisschen länger. Oh, sie arbeitet? Sie ist Schriftstellerin. Sie sitzt an einem Buch über Mongibello. Oh. Wo waren Sie denn die ganze Zeit? Ich dachte schon, Sie sind abgefahren. Krank. Der übliche Durchfall. Immer zwischen Leben und Klo. 3 Tage war er tatsächlich so schwach gewesen, dass er sein Zimmer nicht verlassen konnte. Trotzdem war er auf dem Fußboden immer dem Fleckchen Sonne nachgekrochen, das durchs Fenster fiel, damit er nicht so weiß aussah, wenn er wieder an den Strand ging. Darf ich Sie nachher zu einem Drink in mein Hotel einladen? Ich würde Ihnen gerne Ihren Bademantel, die Socken geben. Ah ja. Ja, vielen Dank. Bademantel und Socken passten genau. Und Dickie war sichtlich zufrieden, Gott sei Dank. Wissen Sie, Ihr Vater macht sich wirklich Sorgen wegen Ihrer Rückkehr. Ich weiß nicht, was sich mein Vater vorstellt. Dass ich mich hier zu Tode saufe oder sowas. Ich male und ich bin hier glücklich. Ist doch meine Sache, wie ich mein Leben hier verbringe. Ich soll Ihnen sagen, er will Sie auch bestimmt nicht mehr zur Mitarbeit in seiner Firma bewegen. Ja, das haben wir alles 100-mal durch. Vielen Dank. Für die Sachen und für die Botschaft. Auf Wiedersehen. Ich glaube, ich sollte Ihnen was erzählen. Es war seine letzte Chance, siegen oder untergehen. Ihr Vater hat mich hergeschickt. Was meinen Sie damit? Er hat mich hergeschickt, um Sie zu bitten, nach Hause zu kommen. Er hat Ihnen die Reise bezahlt? Entweder Dickie würde jetzt lachen oder Türen knallen davonrennen. Aber da kam es ja, das Lächeln. Ist das denn die Möglichkeit? Er hat mich in einer Bar angesprochen. Ich habe ihm gesagt, ich bin gar nicht eng mit Ihnen befreundet, aber er blieb dabei. Wie ist er denn bloß auf Sie gekommen? Na, durch die Schrievers. Ich kenne die Schrievers auch kaum, aber Sie sehen ja, ich bin Ihr Freund und damit basta. Die Kletterpartie zu Dickies Haus hinauf schien nicht halb so lang wie vor 4 Tagen. Tom duschte, dann duschte Dickie, anschließend machte Marge ein paar Martinis. Kommen Sie, Tom, ich zeige Ihnen ein paar von meinen Bildern. Dickie führte ihn in das große Zimmer, in das er schon kurz hineingeschaut hatte, auf dem Weg zur Dusche. Das ist eins von Marge. Daran arbeite ich gerade. Oh. Sehr schön. Er verstand nichts von Malerei, aber das hier, das war gar nichts. Marineblau und Terrakotta. Terrakotta und Marineblau. Außerdem wirkte die wilde Begeisterung ihres Lächelns leicht übergeschnappt. Das hier ist einer meiner wenigen surrealistischen Versuche. Er fuhr zurück, mit einem fast persönlichen Schamgefühl. Wieder Marge, ganz ohne Zweifel, allerdings mit schlangenähnlichen Haaren. Und das Schlimmste waren die Miniaturlandschaften in ihren Augen. Häuser und Berge Mongibellos im einen, der Strand voller kleiner roter Menschen im anderen. Oh ja. Am liebsten hätte er die Bilder alle vergessen. Das ist interessant. Vergessen, dass Dicke überhaupt malte. Wie ist es? Haben Sie nicht Lust, mit mir mal nach Neapel zu fahren? Auf der Herfahrt habe ich nicht viel davon gesehen. Gern. Marge und ich fahren jeden Samstagnachmittag hin. Ich meinte eigentlich mehr einen Wochentag, dass man vom Leben auch was zu sehen hat. Ja, ist auch gut. Montags, Mittwochs und Freitags gibt es einen 12-Uhr-Bus. Ja, wir könnten morgen fahren. Na wunderbar. Wie lange wollen Sie eigentlich in Mongibello bleiben? Ja, mindestens noch 2 Wochen, würde ich sagen. Ich dachte nämlich, wenn Sie noch ein Weilchen hierbleiben wollen, warum ziehen Sie nicht zu mir? Ja, wenn das ginge. Am nächsten Morgen zog er ein. Sie transportierten Schrank und Stühle ins ehemalige Mädchenzimmer und Dicky pinnte ein paar Drucke an die Wand. Es war noch nicht 12, als sie es geschafft hatten, leicht beschwingt vom Frascati, den sie während der Arbeit getrunken hatten. Wollen wir noch los? Aber ja, in 12 Uhr, was schaffen wir noch? Im Bus war kein Sitzplatz mehr frei. Und sie standen eingekeilt zwischen einem dürren, schwitzenden Mann, der stank, und ein paar älteren Bauersfrauen, die noch mehr stanken. Der Bus entließ sie auf einem weiten, lärmenden Platz. Das ist es, was ich liebe. Draußen sitzen und die Leute beobachten. Man bekommt ein ganz anderes Lebensgefühl. Die Angelsachsen versäumen eine ganze Menge. Tom nickte, das hatte er schon mal gehört. Lieber hätte er von Dicky etwas gehört, was er noch nicht kannte, etwas Originales. Ciao, eh? Ah, ciao, Dicky. Der Kleine wechselt samstags immer die Reisechecks für uns. Ein gut gekleideter Italiener begrüßte Dicky mit einem herzlichen Händedruck und unterhielt sich mit ihm auf Italienisch. Tom, möchten Sie Rom kennenlernen? Natürlich, wieso? Jetzt gleich? Aber ja! In dem langgestreckten grauen Cadillac erreichten sie Rom in gut 2 Stunden. Tom richtete sich auf, als sie im Zwielicht der Dämmerung über die Via Appia rollten. Wie ein altertümlicher Friedhof, dachte er. Der Italiener setzte sie ab und verabschiedete sich hastig. Er hat's eilig, er muss zu seiner Freundin. Und wieder weg sein, wenn deren Mann um 11 nach Hause kommt. Sie nahmen eine Carrozza und machten eine Stadtrundfahrt. Von einem Brunnen zum anderen. Durchs Forum, ums Kolosseum. Der Mond war aufgegangen. Zum ersten Mal in Rom. Kiss me, nachts um 1 waren sie in noch besserer Stimmung, nachdem sie zum Abendessen 2 Flaschen Wein getrunken hatten. Wo sind wir eigentlich? Das ist egal, das sehen wir schon, wenn es wieder hell wird. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ja. Gut, dass wir Marge nicht dabei haben, was? Ah, ich weiß nicht. Marge, die ist gar nicht so. Ich meine ja nur, wenn sie hier wäre, müssen wir uns um ein Hotel kümmern. Wahrscheinlich sehen wir schon drin in dem verdammten Hotel und würden Rom nicht zu sehen kriegen. Ja, das stimmt, das stimmt. Obwohl, siehst du was von Rom? Warum hast denn du kein Telegramm geschickt? Ich habe mir Sorgen gemacht. In Neapel kann wer weiß, was passiert. Ja. Keine Frage. Dicky wünschte Marge zum Teufel. Sie war die ewig weibliche Missbilligung für die Streiche der kleinen Jungen und der großen Männer. War sie eifersüchtig? Vielleicht spürte sie, dass Tom Dicky in 24 Stunden näher gekommen war, als ihr das je gelingen würde. Einfach, weil Tom ein Mann war. Lieber Mr. Greenleaf, seit voriger Woche wohne ich bei Richard, was mir vermehrt Gelegenheit zu ausführlichen Gesprächen gibt. Gestern sagte er mir, er wolle im Winter nach Hause fliegen. Jedenfalls war mein Umzug ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zu unserem gemeinsamen Ziel. Wundervoll. Meinst du, ich kann das so schreiben? Es ist herrlich. Eine weitere Woche verging mit strahlendem Sonnenschein und herrlich faulen Tagen. Tom hielt Dickie bei Laune mit haufenweise lustigen Geschichten über Leute in New York. Einige wahr, die meisten erfunden. Von Marge sahen sie wenig. Wir wollen morgen nach Herculaneum. Kommst du mit? Marge? Ich bleib lieber zu Hause. Amüsiert euch nur, ihr zwei. Marge, was ist denn? Du bist so komisch in letzter Zeit. Ach, Unsinn. Tom verzog sich taktvoll ins Haus. Er setzte sich auf das breite Fensterbrett in Dickies Studio, schaute aufs Meer und träumte, wie er und Dickie dahin segelten. Tanga, Haifa, Kairo. Das war das Gartentor. Marge war wieder mal vorzeitig gegangen. War sie über irgendwas böse? Nicht direkt. Sie fühlt sich wohl etwas vernachlässigt. Jetzt sagt sie sogar, sie will nicht mit nach Cortina. Ach, bis Dezember ist es noch lange hin. Das überlegt sie sich. Vermutlich wollte sie nicht mit nach Cortina, weil er mitfuhr. Dickie hatte ihn vorige Woche dazu eingeladen. Sag mal, möchtest du, dass ich verschwinde? Ich habe das Gefühl, ich dränge mich zwischen euch. Das sagte er nur, weil er wusste, dass Dickie alles Mögliche, aber gewiss nicht das wollte. Drängen? Wieso denn? Naja, von Ihrem Standpunkt aus vielleicht. Ach was, es ist nur... Ich war in letzter Zeit nicht gerade nett zu ihr. Vielleicht rede ich mal mit ihr wegen Cortina. Das fehlte noch, dann fährt sie bestimmt nicht mit. Ob Marge etwas über ihn gesagt hatte? Plötzlich trieb es ihm Schweiß auf die Stirn. Wieder dieses unbestimmte Schuldgefühl, als hätte er etwas Mieses getan. Ich gehe nochmal rüber zu Marge. Dauert nicht lange, aber es lohnt sich nicht, dass du auf mich wartest. Auf einmal fühlte er sich ganz elend. Er lief hinunter ins Giorgio. Aber die Martinis im Giorgio schmeckten überhaupt nicht. Es trieb ihn die Stufen hinauf zu Marges Haus. Er musste sich Luft machen. Hören Sie, Marge, es tut mir leid, dass ich hier scheinbar dicke Luft verursacht habe. Aber wir haben Sie gebeten, mitzukommen und wir meinen, was wir sagen. Ich jedenfalls. Er blieb schlagartig stehen. Da. Im Fensterrahmen. Dickies Arm um ihre Taille geschlungen. Keine 50 Meter weg. Jetzt hob sich ihr Gesicht ihm entgegen, als wäre sie in Ekstase. Was ihn ekelte, war, er wusste doch, Dickie meinte es gar nicht so. Er rannte den Weg zurück hinauf bis zum Haus und stürzte sich keuchend in Dickies Studio. Er riss Dickies Schranktür auf. Da hing ein frisch gebügelter grauer Flanellanzug, den er noch nie an Dickie gesehen hatte. Er zog die Hose an, dann ein paar von Dickies Schuhen. In der untersten Schublade lag ein sauberes, blau-weiß gestreiftes Hemd. Dazu eine dunkelblaue Seidenkrawatte. Marge, du musst begreifen, dass ich dich nicht liebe. Marge, lass das. Du sollst das lassen. Ich hab gesagt, du sollst mich loslassen, du Biest. Er packte Marges Kehle. Schüttelte sie. Drehte sie, während sie tiefer und tiefer sank. Bis sie schlaff zu Boden ging. Du weißt, warum ich das tun musste. Du hast dich zwischen Tom und mich gedrängt. Er wischte sich die Stirn. So wie Dickie es machte, wenn er sich angestrengt hatte. Im Spiegel sah er, wie sein Mund Dickies Mund glich, wenn der außer Atem aus dem Wasser kam. Was machst du denn da? Oh. Ich vertreib mir ein bisschen die Zeit. Tut mir leid. Du, ich hoffe, du bist bald raus aus meinen Sachen, hä? Er begann sich auszuziehen. Seine Finger waren ganz steif, so gedemütigt fühlte er sich. Was? Meine Schuhe auch? Bist du verrückt? Wieso? Eins möchte ich dir sagen, und zwar in aller Deutlichkeit. Ich bin nicht schwul. Schwul? Wieso solltest du? Wer sagt das? Marge meint, du wärst es. Wieso denn? Wie kommt sie drauf? Was habe ich denn getan? Er war einer Ohnmacht nahe. Es ist einfach die Art, wie du dich benimmst. Kein Mensch hatte ihm das je ins Gesicht gesagt. Irgendetwas zersprang in ihm. Seine Schultern fielen herab. Er verbarg das Gesicht in den Händen. Sie waren keine Freunde. Sie kannten sich nicht. Das war die Wahrheit. Sie galt für alle Zeiten und für alle Menschen. Und das Schlimmste war, er würde immer wieder die Illusion haben, er sei völlig in Einklang mit einem von ihnen. Was soll das denn? Was stehst du denn da im Regen rum? Meinst du, Marge würde gern mitkommen nach Paris? Das ist anzunehmen. Dann lad sie ein. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so große Lust auf Paris habe. Nichts dagegen, ein paar Tage zu verreisen, aber Paris? Eher würde ich mal rauffahren nach San Remo. San Remo ist nicht Paris, oder? Natürlich nicht, aber dafür ist es näher. Wann kommen wir denn mal nach Paris? Ich weiß nicht, irgendwann mal. Paris läuft nicht weg. Tom ging in die Küche. Er hätte heulen können. Der riesige Koloss des neuen Kühlschranks sprang ihn an. Einen Tag lang war er deswegen mit Dicky und Marge in Neapel herumgelaufen, bis er keinen Kühlschrank mehr vom anderen unterscheiden konnte. Die beiden waren unermüdlich gewesen, wie jung Verheiratete. Plötzlich wusste er, warum er den Kühlschrank so hasste. Er bedeutete, Dicky würde sich nicht mehr von der Stelle rühren. Keine Griechenlandreise, kein Paris, auch kein Umzug nach Rom, wie sie es vor Wochen besprochen hatten. Ich dachte nur, weil ich noch etwas Geld übrig habe, sollten wir jetzt unseren Paris-Trip machen. Fahr doch nur. Ich bin dazu nicht aufgelegt. Na gut. Dann eben San Remo. Marge hatte keine Lust gehabt, mitzufahren. Sie sei mitten in einer Arbeitssträhne. Das Buch musste jämmerlich sein, dachte er. San Remo. Das war meine erste Woche in Italien. Ich habe sofort gespürt, das ist das richtige Land für mich. Ein Meer von Blumen, auf den Straßen, auf den Plätzen, an den Balkons. Dicky wollte ihm die Stadt nur schmackhaft machen, um ihn zu überreden, da zu bleiben. Vorgestern hat er ihn scheinheilig gefragt, ob er zu Weihnachten nach Hause führe, obwohl er genau wusste, dass Tom kein Zuhause hatte. Übrigens, Tom, es ist mir ein bisschen unangenehm, aber mir wäre es lieber, mit Marge allein nach Cortina zu fahren. Wegen ihr, weißt du? Du bist ja sowieso kein so begeisterter Skifahrer. Er verzog keine Miene, das auch noch Marge in die Schuhe zu schieben. Am nächsten Morgen frühstückten sie in einem Café. Dann schlenderten sie an den Strand. Die Badehosen hatten sie untergezogen. Es war ein kühler Tag, aber in Montebello hatten sie schon an kühleren Tagen gebadet. Sieh mal! Das müssen Berufsakrobaten sein. Die haben alle die gleiche Badehose an. Eine Menschenpyramide begann sich zu erheben. Füße gruben sich in schwellende Beinmuskeln. Hände umklammerten Unterarme. Schau mal, jetzt kommt die Spitze. Der Kleinste, ein Junge von vielleicht 15, stand ganz lässig da oben, die Arme ausgebreitet, als nähme er brausenden Applaus entgegen. Bravo! 10.000 sah ich mit einem Blick beim munteren Tanz mit dem Kopfgenick. Wieder dieser scharfe Stich der Scham. Schwächling ist ein Schwächling von Grund auf. Genau wie sein Vater. Tom kehrte den Akrobaten demonstrativ den Rücken zu. Obwohl die weiß Gott interessanter waren als das Meer. Gehst du mit ins Wasser? Bestimmt nicht. Warum bleibst du nicht noch ein bisschen hier und schaust deinen Akrobaten zu? Ciao. Zum Teufel mit ihm. Man könnte fast meinen, er hätte noch nie einen Homosexuellen gesehen. Ganz klar, was mit Dicky los war. Jawohl, wenn er es bloß zugeben würde. Am Nachmittag saßen sie im Salon des Hotels und Dicky sagte absolut nichts. Tom starrte auf sein knochiges, arrogantes Gesicht mit den halbgeschlossenen Augen. Ein wirres Gefühl aus Hass und Zuneigung, Ungeduld und Verzweiflung machte ihm das Atmen schwer. Er wollte Dicky töten. Er dachte nicht zum ersten Mal daran. Schon früher, 2-3 Mal, hatte ihn dieser Gedanke durchzuckt, wenn er verärgert oder enttäuscht war. Aber er hatte ihn sofort wieder verscheucht, tief beschämt über sich selbst. Jetzt dachte er eine volle Minute daran. 2 Minuten. Er verließ Dicky ja sowieso. Er könnte... Jetzt war ihm ein geradezu glänzender Einfall gekommen. Er selbst könnte Dicky Greenleaf werden. Was meinst du? Sollen wir nicht vielleicht ein Boot mieten? Ja, meinetwegen. Ist gar keine schlechte Idee. Es gab Boote unten am Hafen. Ruderboote und kleine Motorboote. Eine Stunde lang rund um den Hafen. Länger nicht. Da lag ein Ruder. Ein einzelnes Ruder unten im Boot. Ist kühl, was? Ist das Ding schwer zu steuern? Kein bisschen. Willst du mal? Nein, nein, danke. Wohin fährst denn du? Ist das wichtig? Nein, es war nicht wichtig. Dicky genoss den Rausch der Geschwindigkeit, seine blauen Augen strahlten. In so einem kleinen Boot kommt es einem immer schneller vor, als es in Wirklichkeit ist. Tom schwitzte. Er hatte Angst, aber nicht vor dem Wasser. Er wusste, er würde es tun. Wetten, dass ich reinspringe? Das glaubst du doch selber nicht. Ich spring rein, wenn du auch reinspringst. Er musste Dicky dazu bringen, die Geschwindigkeit zu drosseln. Sicher spring ich rein. San Remo war nur noch ein Farbklecks aus Kalkweiß und Rosa. Na los! Willst du die Hose anbehalten? Scheinbar absichtslos griff er nach dem Ruder, so als spielte er damit. Und als Dicky sich bückte, um die Schuhe auszuziehen, hob er das Ruder und ließ es auf seinen Schädel niedersausen. Die blauen Augen verschwammen, er verlor das Bewusstsein. Aber er wand sich noch. Seine Hände glitten über den Boden, als wollten sie nach ihm greifen. Er schlug ihm seitlich auf den Hals, hackende Schläge mit der Kante des Ruders, als wäre es eine Axt. Endlich entspannte sich der Körper. Lag schlaff und still. In ihm war nichts als Erleichterung. Ungläubige Erleichterung. Was lag jetzt alles vor ihm? Mit Dickies Geld. Andere Betten, andere Möbel, Meere, Schiffe, Koffer, Hemden, Jahre der Freiheit, Jahre der Freude. Er liebkoste die weißen, straffen Laken seiner Schlafwagenkoje, bevor er das Licht löschte. Er war glücklich und ganz, ganz zuversichtlich, wie nie in seinem Leben. In Rom. Er bleibt noch ein paar Tage. Ich bin hergefahren, um ein paar Sachen für ihn zu holen. Ja. Wohnt aber irgendjemand? Wieso? Nein, einfach im Hotel. Sie sehen aus, als hätten Sie schöne Tage verlebt. Ja, das haben wir, weiß Gott. Ach, übrigens, Ihr Strativari. Wir haben es in San Remo bekommen. Ach, danke. Vielen Dank. Bitte. Das Einwickelpapier hatte er noch rechtzeitig abgemacht. Ach, wunderbar. Es waren Blutspritzer drauf gewesen. Sagen Sie, wie lange bleiben Sie? Wo? Hier. Nur über Nacht. Morgen fahre ich wieder rauf nach Rom. So gegen Mittag. Ja, dann werde ich Sie wohl nicht mehr sehen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und... Bitte sagen Sie doch Dicky, er möchte mir eine Postkarte schreiben. Bis Mitternacht rumorte Tom noch im Haus herum. Am liebsten hätte er alles, was Dicky besaß, gleich mitgenommen. Aber wie sah das aus? Für eine angeblich so kurze Zeit. Also ging er am nächsten Morgen zur Post. Für Dicky war eine belanglose Karte aus Chicago da, für ihn selbst gar nichts. Aber auf dem Weg las er in Gedanken ganz deutlich einen Brief, den Dicky ihm geschrieben hatte. Als er wieder im Haus war, konnte er ihn auswendig. Er brauchte jetzt nur noch zu warten, bis Marge kam. Sie kam kurz nach 4. Sie sind immer noch da? Tja, heute kam ein Brief von Dicky. Er hat sich entschlossen, nach Rom zu ziehen. Er will, dass ich seine sämtlichen Sachen mitbringe. Alles, was ich schleppen kann. Er zieht nach Rom? Für wie lange denn? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall den Winter über. Übrigens, er sagt, er würde sich freuen, wenn Sie den Kühlschrank nehmen. Sie finden bestimmt jemand, der ihn rüberschafft. Jetzt fragte sie sich bestimmt, ob er in Rom mit Dicky zusammenleben würde. Man sah förmlich, wie ihr die Frage auf die Lippen kroch. Werden Sie in Rom bei ihm wohnen? Ja, ein paar Tage vielleicht. Ich werde ihm helfen, sich einzurichten. Aber diesen Monat will ich noch nach Paris. Und ich denke, so Mitte Dezember fahre ich zurück in die Staaten. Was will er denn zu Weihnachten machen? Meinen Sie, er will die Feiertage hier verbringen oder in Rom? Ich glaube hier nicht. Ich habe das Gefühl, dass er vor allem allein sein möchte. Sie war schockiert und verletzt. Warte nur, dachte er, wenn du erst den Brief hast. Wiedersehen. Wiedersehen. Gegen 6 hatte er Mongibello per Taxi verlassen. Vorher hatte er sich noch von Giorgio, Fausto und den anderen verabschiedet und sie alle von Signor Greenleaf gegrüßt. Signor Pucci wollte den Verkauf des Hauses nebst Einrichtung in die Hand nehmen. Im Zug entwarf Tom einen Brief an Marge. So sorgfältig, dass er ihn auswendig wusste, als er im Hotel Hassler abstieg und sich sofort an die Schreibmaschine setzte. Rom, den 28.11. Liebe Marge, ich habe mich entschlossen, den Winter über in Rom zu leben. Seit er das Hotel betreten hatte, trug er Dickies Mütze sogar jetzt an der Schreibmaschine. Dringend nötig. Am Empfang hatte er Dickies Pass abgegeben. In Hotels guckte man nie aufs Passbild. Und ich nicht einmal Zeit hatte. Er hatte mit Dickies flammendem Namenszug unterschrieben, in dem die Großbuchstaben R und G sich riesenhaft aufblähten. Rom wird mir helfen, Klarheit zu gewinnen. Klarheit über meine wahren Gefühle zu dir. Mit Tom warst du völlig auf dem Holzweg. Er wird demnächst wieder in die Staaten zurückfahren. Wann, weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Es tut mir schrecklich leid. Wegen Weihnachten, Liebling. Aber ich glaube, es ist besser so. Du kannst mich deswegen hassen oder auch nicht. In Liebe, dein Dicky. Auf dem Weg zur Post kaufte er in einem Warenhaus verschiedene Schminkutensilien, die er vielleicht brauchen würde. Den Abend brachte er damit zu, Dickies Unterschrift zu üben. Der nächste Monatswechsel würde in ein paar Tagen eintreffen. Ach, er wird bestimmt ein paar Tagen zurück sein. Er führte Fantasiegespräche mit Marge, mit Fausto, mit Freddy. Ja, er ist mit Di Massimo, das ist sein neuer Lehrer, ne? In irgendeine Kleinstadt gefahren, wegen irgendwelcher Fresken in einer Kirche. Marge könnte zum Beispiel sein Hotel ausfindig machen und darauf bestehen, auf sein Zimmer zu kommen. Dann musste er schleunigst Dickies Ringe abziehen und die Kleider wechseln. Ich weiß es ja. Warum hinterlässt er nicht wenigstens seine Adresse? Ich habe das ganze Zimmer nach einer Landkarte abgesucht. Dass da vielleicht was angestrichen wäre. Nichts! Meistens aber war er Dicky. Redete leise am Telefon mit Marge oder mit Freddy. Oder auch mit Dickies Mutter. Wobei er Dickies Kofferradio laufen ließ, damit ihn die Leute draußen auf dem Flur nicht für einen Irren hielten. Er kostete jede Minute aus. Ob im Hotelzimmer oder auf der Straße. Es war unmöglich, sich einsam zu fühlen oder sich zu langweilen, solange man Dickie Greenleaf war. Dickie, das war eine kleine Überraschung. Ich möchte wissen, was in dich gefahren ist. Tom tat sehr geheimnisvoll. Dass er nach Amerika abdampft, glaube ich übrigens erst, wenn ich sehe. Auf die Gefahr hin, mir den Mund zu verbrennen. Ich kann den Kerl nicht leiden. Gut, meinetwegen ist er nicht schwul, er ist einfach gar nichts. Er hat überhaupt kein Liebesleben. Liebe das ist noch Mutter, schlimmer. Aber was interessiert mich, Tom? Bin in ja, Rom, ich kann die paar Wochen ohne dich überstehen, Liebling. Sogar Weihnachten. Einer Wohnung. Wenn ich auch lieber nicht an Weihnachten denke. Ich hatte das Gefühl, wohin ich schaue, stoße ich auf deine Spuren. Ich bräuchte Abwechslung. Die Hecke, die wir gepflanzt haben, den Zaun, den wir nicht fertig repariert haben, deinen Stuhl und Tisch. Sehr sympathischen Maler. Ich wünschte, du wärst hier, Darin. Alles Liebe. Namens und schreib. Di Massimo Marge. Kennengelernt, der bereit ist, mir Malunterricht zu geben. Eine Art Prüfung für mich. Mutter, wie fühlst du dich? Kannst du ein bisschen ausgehen? Ins Theater oder sowas? Ein paar Tage später saß er im Flugzeug nach Paris. Wunderbar, in einem berühmten Café zu sitzen und an morgen zu denken. An morgen, an übermorgen, an überübermorgen, als Dickie Greenleaf. Ohne Hast machte er sich von Paris aus auf den Rückweg. Lyon, Arles, dann Marseille, Saint-Tropez, Cannes, Nizza, Monte Carlo. Jetzt im Dezember fehlte der Trubel, aber er sah sie. Die Männer und Frauen, die in Abendtoilette die breiten Treppen vom Casino in Monte Carlo herabstiegen. Er sah Romantik, sah Enttäuschungen, sah Streitereien, Versöhnungen und Mord. Die Côte d'Azur begeisterte ihn, wie ihn noch kein Ort auf der Welt begeistert hatte. Als er am 4. Januar wieder in Rom ankam, waren zwei Briefe von Marge da. Ja, ich habe Heimweh. Ich will meinen ganzen Kram von Neapel aus per Fracht darüber schicken und selbst über Rom und Genua nach Marseille fahren, von wo aus mein Schiff geht. Wenn du Lust hast, könnten wir noch einmal gemeinsam die Küste entlang fahren und Forte dei Marmi und Viareggio wiedersehen und all die Flecken, die wir so gern haben. Ein letzter Blick. Der zweite Brief klang reservierter. Tom wusste auch, warum. Er hatte seit fast einem Monat nicht mehr geschrieben. Habe mich hinsichtlich der Riviera anders entschlossen. Fahre jetzt mit einem früheren Schiff von Neapel aus, mit der Constitution, am 26. Februar. Liebling, wie ich aus deinem Schweigen schließe, wünschst du mich noch immer nicht zu sehen. Also fühle dich in keiner Weise an mich gebunden. Erst jetzt aus Paris. Natürlich habe ich die Hoffnung, dass wir uns wiedersehen. In den Staaten. Wo ich drei Wochen war. Wie immer. Marge. Und nun das Wichtigste. Der weiße Pullover mit dem roten V-Streifen ist wunderbar. Das Päckchen war erst am 6. Januar angekommen. Und deshalb schrieb er überhaupt. Marge sollte nicht denken, er habe das Päckchen nicht abgeholt. Und deshalb womöglich eine Suchaktion nach ihm veranstalten. Wenn ich ihn anziehe, ich male wieder mit Di Massimo. Und ich bin recht zufrieden. Leider habe ich bis jetzt noch keine anständige Wohnung gefunden. Natürlich hatte er längst eine Wohnung gefunden. In einem großen Mietshaus in der Via Imperiale. Es würde gut klingen auf Mallorca, in Athen oder in Kairo, wenn er sagte, ich lebe in Rom. Ich halte mir ein Apartment in der Via Imperiale. 4 Tage später kam Marges überschwängliche Antwort. Wie wundervoll ist diese herrliche Seidenbluse, die du mir aus Paris mitgebracht hast. Sie passt mir wie angegossen. Und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Fausto und die Jackies seien zum Weihnachtsdinner bei ihr gewesen und der Puter sei himmlisch gewesen mit Maronen und Plumpudding und Soße und allem bla bla bla. Bis auf ihn. Was machst du denn so? Womit beschäftigst du dich? Bist du nun glücklicher? Ich hätte so viele Fragen an dich. Mit dem Brief von Marge kam auch einer von Signor Pucci. Er hatte bereits 3 Möbelstücke verkauft und für das Haus auch schon einen Interessenten. Der Erlös betrug $810. Tom feierte den Tag in einem römischen Nachtclub. Er bestellte ein großes Menü, das er bei Kerzenlicht in einsamer Eleganz verspeiste. Er war allein, aber nicht einsam. Er hatte das Gefühl, er stünde oben auf der Bühne und unten im Zuschauerraum säße die ganze Welt und schaute zu, wie er sein Bestes gab. Denn wenn er einen Fehler machte, war die Katastrophe da. Er war Dickie, Von dem Moment an, wo er morgens aufstand und sich die Zähne putzte mit hochgerecktem Ellenbogen. Er hatte sogar schon ein Gemälde in Dickies Manier zu Wege gebracht. Das musste ein Versehen sein. Auf seiner Klingel stand nicht einmal ein Name. Er ignorierte das Klingeln immer noch. Liebevoll legte er Dickies Kleider in den Koffer, probierte ab und zu mal ein schönes Hemd vor dem Spiegel an. Gerade das mit dem Seepferdchenmuster. Seine Handflächen waren kalt und feucht, als er zur Tür ging. Hey! Dicky! Ich bin's, Freddy! Dicky ist... wollen Sie nicht reinkommen? Freddy Miles sah sich in der Wohnung um. Sein hässliches Sommersprossengesicht staunte in alle Richtungen. Blitzschnell zog Tom die Ringe ab und ließ sie in der Tasche verschwinden. Wohnen Sie hier bei ihm? Oh nein, ich bin bloß für ein paar Stunden hier. Ganz beiläufig zog er das Seepferdchenhemd aus. Dicky ist zum Mittagessen gegangen, ins Othello. Er musste Freddy aus dem Haus lotsen, ohne dass sie gemeinsam an Signora Buffy vorbei mussten mit ihrem fröhlichen Buongiorno, Signor Greenleaf. Oh, entschuldigen Sie, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Tom Ripley. Ach, Sie sind Tom? Ja. So. Mhm. Ah? Sie haben ja die gleichen Schuhe wie Dicky und ich. Unverwüstlich, was? Meine habe ich vor 8 Jahren in London gekauft. Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Nein, danke. Oder wollen Sie lieber versuchen, Dicky im Othello zu erwischen? Freddy war ins Schlafzimmer hinübergeschlendert. Die Koffer standen auf dem Bett. Will Dicky verreisen? Ja, hat Marge Ihnen das nicht gesagt? Er fährt nach Sizilien. Wann? Ja, morgen. Oder heute Abend spät, ich weiß nicht genau. Was soll bloß diese Eigenbrötelei? Keinem sagt er was. Er hat diesen Winter hart gearbeitet. Anscheinend sehnt er sich nach Ruhe. Er wollte zu der beigen Flanelljacke greifen. Besser nicht. Er griff nach links zu seinen eigenen Jacken. Als er sich umdrehte, starrte Freddy auf sein Handgelenk. Das silberne Kettchen. Ah. Dicky hat sie mit seinen Juwelen behängt, wie ich sehe. Ach, die hat er mir geliehen. Er mochte es momentan nicht tragen. Oh Gott, da war ja auch noch die silberne Schlipsnadel mit dem G drauf. Er spürte, wie Freddy in Rage geriet. Wie sein Körper eine Hitze ausströmte, die man quer durchs Zimmer spürte. Gehen wir? Sie wohnen doch hier, was? Aber nein. Ja, ich gehe. Nett, Sie kennengelernt zu haben. Ruhig, Tommy. Ganz ruhig. Er schlich ans Treppengeländer. Er musste wissen, ob Freddy noch mit den Buffys sprach. Er lauschte hinunter. Das können Sie mir noch nicht erzählen. Da hörte er auch schon Signora Buffys unverwechselbares Organ. Niemand sonst? Auch kein Signor Ripley? Nein, nur Signor Greenleaf. Dann hat er einen Besuch bekommen. Nein, Signor. Er ist ganz allein in der Wohnung. Er konnte dabei bleiben. Er wohne nicht hier und Dicky sei im Othello. Aber Freddy würde nicht eher Ruhe geben, bis er Dicky gefunden hatte. Er stürmte schon die Stufen hinauf. Schnell zog Tom die Wohnungstür hinter sich zu. Freddy würde ihn hinunterzerren zu Signora Buffy. Und sie würde sagen, das ist Signor Greenleaf. Wer denn sonst? Er nahm einen schweren gläsernen Aschenbecher in die Hand. Nur noch 2 Sekunden, um alle Möglichkeiten durchzugehen. Gab es wirklich keinen anderen Ausweg? Und wohin mit der Leiche? Es war der einzige Ausweg. Mit der linken Hand öffnete er die Tür. Seine rechte mit dem Aschenbecher hoch erhoben. Hören Sie mal, vielleicht sind Sie so... Die geschliffene Kante des Aschenbechers traf ihn mitten auf die Stirn. Wenn Freddy sich nun bloß verstellte, wieder und wieder schmetterte er die Kante des Aschenbechers in Freddys lebloses Genick. Blut auf dem Teppich. Das fehlt noch. Er rannte ins Badezimmer, holte ein Handtuch und legte es Freddy unter den Kopf. Dann fühlte er seinen Puls. Es war vorbei. Er durchsuchte die Taschen. 2 Autoschlüssel, in der Brieftasche die Wagenpapiere. Vielleicht stand der Wagen hier in der Nähe. Er ging ans Fenster und musste fast lächeln. Das schwarze Cabrio stand schräg gegenüber. Du hast völlig recht, alter Junge. Ich hätte mich melden müssen. Sei nicht mehr böse. Salute! Er goss Freddy aus der Flasche den puren Gin in den Hals. Das war nicht so einfach. Die Hälfte ging auf Freddys Hand. Weiß der Teufel, warum ich mich so lange vergraben habe. Salute! Er durfte nur nicht in Freddys schlaffes Gesicht gucken. Sofort wurde ihm übel. Erst mal 2 Gläser mit Fingerabdrücken präparieren. Ach ja, und die Aschenbecher. Freddy rauchte Chesterfield. Vielleicht wegen Marge. Weiß doch, wie die Weiber sind. Wurde immer enger. Um Malz. Er hatte noch stundenlang Zeit. Aber er machte keine Pause, bis das Zimmer fertig war. Oh, macht nichts. Hände weg, Hände weg. Lass das liegen, schneidest dir in die Finger. Mach ich alles sauber, wenn du weg bist. Hier, neues Glas. Das Komische war, dass er, während er diese Szenerie aufbaute, schon überlegte, wie viel Zeit er wohl hatte, Salute! Alles wieder aufzuräumen. Denn er würde alles aufräumen, bevor die Polizei kam. Er brauchte das Chaos jetzt, damit er sich daran erinnern konnte, wenn er der Polizei davon erzählte. Salute, alter Klave! Und wo hast du gesteckt? Immer noch auf Achse? Quer durchs gute alte Europa! Gin mochte er gar nicht. Aber er gehörte nun mal zum Stück. Gin machte ihn melancholisch. Wie traurig, überflüssig und gefährlich doch Freddys Tod war. Gut, Freddy war ein Ekel, der seinem besten Freund nachspionierte, weil er ihn sexueller Verirrungen verdächtigte. Sexuelle Verirrungen. Wo war denn der Sex? Konnte ihm das mal jemand erzählen? Freddy Miles. Du bist das Opfer deiner eigenen schmutzigen Gedanken. Er wartete fast bis 8. Schon am Nachmittag hatte er Freddy mal probeweise hochgehoben. Aber er war kaum 2 Schritte weit mit ihm gekommen. Jetzt war Freddy noch genauso schwer, nur mit dem Unterschied, dass er es jetzt schaffen musste. Die ersten beiden Treppenabsätze hatte er hinter sich. Nur nicht absetzen, das hatte er sich geschworen. Denn das war einer der Albträume der letzten Stunden gewesen. Er machte eine Pause und anschließend bekam er Freddy nicht mehr hoch. Die Straße sah aus wie immer. Auf der anderen Seite ging ein Mann. Aber irgendwer war ja immer auf der Straße. Er fühlte sich wie unter einem schützenden Zauber, trotz der Masse auf seiner Schulter. Mit Schwung fiel Freddys Kopf und seine linke Schulter durchs offene Fenster ins Innere des Wagens. Kann ich Ihnen helfen? Oh, nein, nein, danke vielmals. Den alten Saftbeutel kriege ich schon allein ins Auto. Was? Alter Junge! Es war 10:30, als Signora Buffy den Polizisten einließ. Signor Greenleaf? Ja? Darf ich Ihren Pass sehen? Selbstverständlich. Danke. Prego. Der Offizier blickte scharf von Tom auf das Bild von Dickie und wieder zurück. Tom machte sich schon auf alles gefasst. Danke, Signor Greenleaf. Setzen Sie sich doch. Grazie. Wie ist er denn um Himmels Willen getötet worden? Mit einem schweren Gegenstand auf Kopf und ins Genick. Man hat ihn ausgeraubt. Wir nehmen an, dass er betrunken war. War er betrunken, als er gestern Ihre Wohnung verließ? Ein bisschen. Wir haben beide getrunken. Wissen Sie, wohin er wollte, als er wegging? Nein, das weiß ich nicht. Mein Gott. Er hat nicht erwähnt, dass er zur Via Appia wollte. Nein, gar nicht. Was haben Sie gemacht, als Signor Miles gegangen war? Tja, ein Nickerchen, der Alkohol. Ich war etwas müde. Und später bin ich noch mal an die Luft gegangen, so gegen 9. Allein? Ja. Oh Gott, daran hatte er noch gar nicht gedacht. Jetzt würde sein Name L. Greenleaf in allen Zeitungen stehen. Und seine Adresse auch. Er musste umziehen. In ein Hotel am besten. Haben Sie erstmal vielen Dank, Senior Greenleaf. Oh, nichts zu danken. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie behilflich sein? Wenn wir die nächsten Tage noch weitere Fragen haben sollten, können wir Sie hier erreichen? Tut mir leid, ich fahre nach Mallorca. Oh nein, ich bedauere sehr, aber ich muss Sie bitten, die nächsten Tage in Reichweite zu bleiben. Wir geben Ihnen Bescheid, wenn Sie reisen können. Auf Wiedersehen, Senior Greenleaf. Eine Stunde später war er bereits mit seinen drei Koffern im Hotel Inghilterra. Und zwei Stunden später stand es schon in den Zeitungen. Amerikaner auf der Via Appia ermordet. Keine Spuren, keine Fingerabdrücke, keine Verdächtigen. Entsetzlicher Mord an schwerreichem Amerikaner auf der Via Appia Antica. Aber jede Zeitung schrie den Namen Richard Greenleaf hinaus. Keine Spuren bei Via Appia Mord an Amerikaner. Pronto. Hallo, Dick. Hier ist Van Houston. Van Houston? Lange her, was? Das kann man wohl sagen. Wer zum Teufel war denn das? Ich bin ein Hustler. Hab gerade mit der Polizei Freddys Koffer dort gesehen. Hör zu, Dicky. Könnten wir uns treffen? Ich kann nicht, Van. Die Polizei. Vielleicht heute Abend? Ja, na gut. Wann? Ruf mich gegen 6 an. In Ordnung. Halt die Ohren steif, Dicky. Gleichfalls. Pronto? Zentrale. Hören Sie, ich bin heute für niemand mehr zu sprechen, außer für die Polizei. Lassen Sie auch niemanden zu mir hoch. Ausnahmslos niemanden. Aus den Abendzeitungen erfuhr er, dass Van Houston ein guter Freund von Freddie Miles gewesen war, 28 Jahre alt. Sonst nichts Neues. Zufällig fiel sein Blick auf eine kleine Notiz auf der letzten Seite. Vermisstes Boot in flachem Wasser in der Nähe von San Remo gefunden. Die Angst wirkte ihm stärker als gestern mit der Leiche auf der Treppe. Das Boot muss mit Absicht versenkt worden sein. Es fanden sich blutähnliche Spuren. Wahrscheinlich wusste die Polizei schon vom Bootsverleiher, wann das Boot verschwunden war. Von den Hotellisten dieser Tage würde ihr der Name Greenleaf wie mit Leuchtfarbe entgegenspringen. Irgendwelche Nachrichten für mich? Sie, Signor Greenleaf. Diese? Zwei von Van? Diese? Eine von Robert Gilbertson. Wer war das denn? Und eine von Marge. Sie hatte um 4 aus Montebello angerufen. Vielen Dank. Arrivederci, Signore. Er legte sich aufs Bett. Er war müde. Pronto. Buongiorno, Signor Greenleaf. Ein Herr von der Polizei für Sie da. Schön. Schicken Sie ihn herauf. Grazie. Es war der ältere Offizier von gestern. Gibt's was Neues? Nein, aber es hat sich etwas anderes ergeben. Sie sind befreundet mit einem Amerikaner namens Tom Ripley. Ja. Wir halten es für möglich, dass Senior Ripley tot ist. Tot? Wieso? Sie haben ihn in San Remo zum letzten Mal gesehen. Wieso in San Remo? Er war im Dezember noch hier in Rom. Gott sei Dank würde Marge aussagen, dass Tom Ripley in Montebello war, um Dickies Sachen abzuholen. Aber Sie waren mit ihm in San Remo. Haben Sie mit ihm eine Bootsfahrt in San Remo gemacht? Ich glaube, ja. Ja, das war in San Remo. Warum? Oh, man hat ein kleines Motorboot gefunden. Versenkt. Mit Flecken, die von Blut stammen könnten. Ja, aber uns ist doch gar nichts passiert bei der Bootsfahrt. Haben Sie das Boot wieder abgegeben? Aber selbstverständlich. Oh, scusi, aber wir finden Senior Ripley seither in keiner Hotelliste mehr. Nanu? Wo hat er gewohnt, als er Sie in Roma besuchte? Tja, in einer kleinen Pension. Ich war nie da. Meine Güte, ganz Montebello konnte beweisen, dass Tom Ripley nach San Remo noch quietschlebendig war. Ich verstehe immer noch nicht, wie Sie auf die Idee kommen, Tom sei tot. Irgendjemand ist tot, vermuten wir. Getötet in San Remo. Klar, was in diesem italienischen Schädel vor sich gegen zwei tote Amerikaner und zweimal Dickie Greenleaf im Umkreis des Mordes, das konnte kein Zufall sein. Wollen Sie sagen, Sie glauben mir nicht, wenn ich Ihnen sage, dass ich Tom Ripley noch Anfang Dezember mit eigenen Augen hier in Rom gesehen habe? Aber nein, das habe ich nicht gesagt. Ich wollte nur hören, was Sie mir über Ihre Reise nach Sanremo erzählen. Vielen Dank. Dieses verdammte Lächeln. Eine durchtriebene kleine Schlange. Bevor Sie gehen, noch eine Frage. Wann darf ich die Stadt verlassen? Ich hatte vor, nach Palermo zu fahren. Ins Palma. Palermo? Oh, das ließe sich machen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen, Senor Grilli. Gute Idee, Palermo zu sagen und nicht Mallorca. Sizilien war noch Italien. Hauptsache erstmal weg aus Rom. Weg von Marge, von Van Houston und wie sie alle hießen. Pronto? Vicky? Wer ist da? Tom, sind Sie das? Ah, Marge! Ja, hallo! Wo sind Sie? Ich bin hier im Hotel. Ist Vicky da? Darf ich raufkommen? In 5 Minuten. Ich bin noch nicht angezogen. Ja, ist Vicky denn da? Im Moment nicht. Er ist auf dem 87. Polizeirevier. Soll ich Ihnen die Adresse geben? Warten Sie. Via Perugia 27. Ich möchte nicht auf die Polizei. Ich komme hoch und warte oben auf ihn. Wenn Sie nichts dagegen haben. Tja, die Sache ist die. Ich erwarte jeden Moment Besuch. Ein Vorstellungsgespräch, genauer gesagt. Ich suche nämlich eine Stelle. Warten Sie doch im Angelo auf mich. Ja, aber hier im Hotel ist doch auch eine Bar. Ja, schon. Nur möchte ich nicht, dass mein künftiger Chef mich als erstes in der Bar hocken sieht. Ach so. Na gut. Ja. Angelo, sagten Sie. Ja, können Sie nicht verfehlen. Direkt Richtung Piazza di Spagna. Er packte in größter Eile. Zog seinen neuen Regenmantel an, setzte einen Hut auf, dass man sein erblondetes Haar nicht sah, und ging über die Hintertreppe nach unten. Erstmal sondieren, ob Marge nicht in der Halle saß. Tat sie nicht. Er bezahlte seine Rechnung. Wenn jemand nach mir fragt, ich bin abgereist. Ziel unbekannt. Die Polizei weiß, wo ich bin. Geht in Ordnung, Signore. Buon viaggio! Langsam und tastend suchte sich das Schiff seinen Weg in den Hafen von Palermo. Durch schwimmende Apfelsinenschalen, Strohbündel und Reste von Obstkisten. Ihm war flau. Am Quai jedenfalls wartete noch kein Polizist. Ebenso wenig im großen Foyer des Hotels Palma. Ah, Signore Greenleaf, wir haben für Sie Zimmer 438 reserviert. Wir hoffen, es gefällt Ihnen bei uns. Grazie. Irgendwelche Nachrichten für mich? Nein, bedauere. Keine Nachricht für Sie, Signore. Schlagartig fing er an, freier zu atmen. Nicht einmal Marge hatte etwas unternommen. Vielleicht hatte sie endlich begriffen, dass Dicky vor ihr davonlief, um mit Tom allein zu sein. Als er am Abend im warmen Badewasser lag, verschwenderisch Seifenschaum auf seinen Armen zerrieb, überlegte er, ob er ihr nicht einen entsprechenden Brief schreiben sollte. Liebe Marge. Aber diesmal als Tom Ripley. Ich schreibe Ihnen dies, weil ich nicht glaube, dass Dicky es jemals tun wird. Obwohl ich ihn oft genug darum gebeten habe. Sie sind ein viel zu nettes Mädchen, als dass man sie auf diese Art hinhalten dürfte. Dicky und ich, wir sind sehr glücklich miteinander. So, nun wissen Sie es. Lirula, lirula, lirula, la, la, rida, da, ram, da, ram, ta, ta, ta. Papa non vuole, mamma ne vino. Ich bedauere nur eins, dass du nie den Mut hattest, mir das zu sagen. Wofür hältst du mich? Für eine kleinbürgerliche Hinterwäldlerin? Du bist kleinbürgerlich. Einen Nutzen hatte mein Aufenthalt in Rom. Ich konnte die Polizei darüber aufklären, dass Tom in deiner Begleitung ist. Sie scheinen wie verrückt nach ihm zu suchen. Ich habe ihnen gesagt, mir sei schleierhaft, wie sie dich hätten finden können, ohne über ihn zu stolpern. Das war geschafft. Was für ein goldiges Mädchen. Hatte ganz nebenbei die dumme Sanremo-Geschichte erledigt. Denn was konnte da noch dran sein, wenn Tom Ripley lebte? Fünf Tage vergingen. Fünf ruhige Tage, an denen er Palermo durchstreifte, die Paläste, die Kirchen, die Museen. Bei aller Schönheit der Eindrücke, eins wurde unabweisbar. Er war einsam. Er hatte von neuen Freunden geträumt, neuen Gedanken, Maßstäben, Gewohnheiten. Jetzt wurde ihm klar, er spielte ein einsames Spiel. Freundschaften brachten nur Gefahr. Unmerklich veränderte er sein Benehmen. Er trug den Kopf höher, fasste sich im Gespräch kürzer. Ihn umgab ein Hauch von Traurigkeit wie ein junger Mann, der sich auf kultivierte Art von einer unglücklichen Liebe zu erholen versuchte. Guten Morgen, come sta? Grazie, bene, Signor Greenleaf. Ein Brief für Sie, per espressa. Oh, grazie. Der Brief kam von Dickies Bank in Neapel. Innen steckte noch ein zweiter von Dickies Treuhandgesellschaft in New York. Von der Wendel-Treuhandgesellschaft New York wurden wir darauf hingewiesen, dass Zweifel an ihrer Unterschrift auf ihrem Januarwechsel über $2,000 bestehen. Wir hielten es für angezeigt, die Polizei zu verständigen. Die Angst prägelte ganz langsam aus den Kniekehlen über die Oberschenkel den Rücken hoch. Falls ihre Unterschrift doch gültig sein sollte, bitten wir sie trotzdem in unsere Zentrale nach Neapel, damit sie uns dort eine neue Unterschriftenprobe hinterlegen können. In Beantwortung Ihres Schreibens teile ich Ihnen mit, dass ich den betreffenden Scheck selbst unterzeichnet und das Geld ordnungsgemäß erhalten habe. Anschließend schrieb er einen ähnlichen Brief an die Bank von Neapel, in dem er sein Kommen für die nächsten Tage avisierte. Stazione Polizia 83, Roma, 14. Februar. Sehr geehrter Signor Greenleaf, ich muss Sie dringend bitten, nach Roma zurückzukehren und einige wichtige Fragen zu beantworten. Bezüglich des Thomas Ripley. Sollten Sie nicht binnen einer Woche bei uns vorsprechen, wären wir gezwungen, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen. Sollten Sie nicht binnen einer Woche bei uns vorsprechen, wären wir gezwungen, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, die weder Ihnen noch uns angenehm wären. Das war eine unverhüllte Drohung. In fliegender Hast begann er zu packen. Das war das Ende Dickie Greenleafs, so viel war klar. Er hasste es, wieder in sein altes Ich zu schlüpfen. So wie er es gehasst hätte, seinen alten schäbigen Anzug wieder anzuziehen, der nicht einmal neu besonders gut gewesen war. Seine Tränen tropften auf Dickies blau-weiß gestreiftes Hemd, das zu oberst im Koffer lag, sauber und gestärkt. Genau wie damals, als er es in Montebello zum ersten Mal aus Dickies Schrank geholt hatte. Am nächsten Tag saß er im Zug hinauf nach Rom, Florenz, Verona und Trento. Dickies Koffer hatte er an den American Express Venedig geschickt, zusammen mit zwei Bildern, die er in Palermo angefangen hatte. Alles auf den Namen Robert S. Fanshawe, mit der Bitte um Aufbewahrung auf Abruf. In Trento kaufte er einen gebrauchten, cremefarbenen Lancia. Er kaufte ihn auf den Namen Thomas Phelps Ripley. Wieso? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ja, natürlich war ich in Rom mit Dicky zusammen. Ja, wieso denn nicht? Er übte schon für die Polizei. Bevor er nach Venedig fuhr, verbrachte er wenigstens eine Nacht, so wie er monatelang seine Nächte verbracht haben wollte, im Auto. Am Morgen hatte er einen schmerzensteifen Hals, dass er kaum den Kopf drehen konnte. Keine Ahnung, wo Dicky ist. Ich bin die ganze Zeit in Norditalien rumgezogen. Nein, nicht im Hotel, im Wagen. Nicht besonders bequem, das können Sie mir glauben. Am Nachmittag war er in Venedig. Er kaufte sich zwei Abendzeitungen und setzte sich in ein Restaurant. Da stand es. Eine kleine Meldung auf der zweiten Seite. Dickie Greenleaf, Freund des ermordeten Freddie Miles, ist nach einem Kurzurlaub auf Sizilien Verschwunden? Greenleaf war unmittelbar vorher von der Polizei nach Rom zitiert worden, wegen seines ebenfalls verschwundenen Freundes Thomas Ripley. Tom ließ die Zeitung mit offenem Mund sinken. Er wurde vermisst? Sein Staunen war so echt, dass er den Ober gar nicht bemerkte, der ihm die Speisekarte reichen wollte. Sollte er Tom Ripley nicht noch ein bisschen mehr hervorkehren? Diese Schüchternheit in jedem Einziehen des Kopfes, diese traurigen Seitenblicke? Der Gedanke machte ihm Spaß. Er könnte sogar eine Hornbrille tragen. Sie sind Tom Ripley, Senor? Darf ich bitte Ihren Pass sehen? Ja, natürlich. Hier, bitte sehr. Gerade. Ich verstehe diese Aufregung nicht. Wieso behaupten die Zeitungen denn... Es war langweilig. Polizisten standen herum mit leeren Gesichtern. Und der Polizeihauptmann telefonierte mit Rom. Ciao. Heute Abend gegen 8, ein Kollege aus Roma wird Sie in Ihrem Hotel aufsuchen. Dankeschön, Dankeschön. Prego, Signora, prego. Noch genug Zeit für einige Veränderungen. Eine Brille mit Fensterglas, Haare und Augenbrauen noch eine Spur dunkler. Dann wälzte er sich eine ganze Zeit mit seinem braunen Tweedanzug auf dem Bett und riss zu guter Letzt noch einen Knopf vom Jackett. Dickie war ein ordentlicher Mensch gewesen. Tom, das pure Gegenteil. Ganz ruhig, Tommy. Ganz ruhig. Pronto? Signor, ein Tenente Rovarini wartet hier unten auf Sie. Schicken Sie ihn herauf. Sie. Ausgerechnet Rovarini. Aber er hatte damit gerechnet. Den Sessel noch ein bisschen aus dem Licht der Stehlampe. Ansonsten war alles bereit. Halbdunkel, die Steppdecke ein wenig zerwühlt, ein paar aufgeschlagene Bücher verstreut, ein angefangener Brief an Tante Dottie. Oh, guten Abend. Guten Abend. Tenente Rovarini von der Polizia Roma. Ja, bitte. Grazie. Kein bisschen Überraschung. Kein bisschen Misstrauen beim Tenente. Die erste Runde hat er schon gewonnen. Sie sind mit Senior Richard Greenleaf befreundet? Ja. Wann und wo haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Ja, ich traf ihn in Rom. Ich hatte von dem Mord an Freddie Miles gelesen und da bin ich selbstverständlich sofort zu ihm gefahren. Senior Greenleaf hat Ihnen in Rom nicht gesagt, dass ich auf der Suche nach Ihnen war? Nein. Hat er das denn gewusst? Ja. Eigenartig. Senior Greenleaf ist nicht sehr hilfsbereit. Ja. Senior Ripley, wo waren Sie seit Ende November? Wo? Ja, überall. Ich bin herumgereist, vor allem in Norditalien, Mailand, Turin, Parma, Pisa. Wir haben die Hotels der größeren Städte überprüft. Haben Sie die ganze Zeit bei Freunden gewohnt? Nein, nein, ich... schön wäre es gewesen. Ich habe im Wagen geschlafen. Nicht besonders bequem, das können Sie mir glauben. Dann ist eine Sache erledigt. Das Geheimnis des Sanremo-Bootes. Was ist das denn? Oh, man hat dort ein versenktes Boot gefunden. Mit vermeintlichen Blutflecken. Und Sie waren seither vermisst. Haben Sie Freddie Miles gekannt? Nein, nein. Aha. Ich habe gelesen, dass die Polizei Dickie verdächtigt, Freddie Miles umgebracht zu haben. Stimmt das? Oh nein, nein. Aber warum meldet er sich nicht? Warum versteckt er sich vor uns? Hatten die beiden vielleicht Streit? Nein. Sind Sie sicher, dass keine Frau im Spiel war? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Was ist mit diesem Mädchen, Marjorie Sherwood? Also möglich wäre es schon. Dickie hat wenig über diese Dinge gesprochen. Ich weiß, dass er Marjorie sehr gern hat. Und sie kannte auch Freddie Miles. Wie gut hat sie ihn gekannt? Naja, was man so hört. Fragen Sie sie doch lieber selbst. Es fing an, so richtig gemütlich zu werden. Er fühlte sich schuldlos und stark. So schuldlos wie der alte Koffer, von dem er mit eiserner Sorgfalt den Aufkleber der Gepäckaufbewahrung von Palermo heruntergescheuert hatte. Jedenfalls erstmal recht vielen Dank für Ihre Unterstützung, Senor Ripley. Ja, bitte. Sie sind einer der wenigen, die uns Auskunft geben können. Die Leute in Mongibello sind äußerst schweigsam. Ein altes italienisches Vorurteil gegen die Polizei. Was wollen Sie machen? Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Er hätte fliegen können. Die Idioten. Heute Abend würde er groß essen gehen. Als er sich umzog, kam ihm eine glänzende Idee. Ein Briefumschlag mit dem Vermerk, ihn nicht vor Ablauf einiger Monate zu öffnen. Inhalt: Dickies Testament. Alleinerbe: Tom Ripley. Lieber Mr. Greenleaf, ich darf annehmen, dass es Sie vielleicht interessiert, wie ich Dicky in den letzten Tagen, bevor er verschwand, erlebt habe. Ich fand ihn erregt und nervös vor. München, den 3. März. Ich hatte das Gefühl, lieber Tom, er sei drauf. Danke und dran, für Ihren Brief, danke für Ihre Einladung. Etwas unüberlegtes. Aber ich komme nicht über Venedig, vielleicht später. Übermorgen fahre ich nach Rom. Dickies Vater kommt aus den Staaten herüber. Aber ich wollte Ihnen doch sagen, dass ich gar nicht Ihrer Meinung bin. Dicky könne Selbstmord begangen haben. Meinetwegen hat er sich seinen Verpflichtungen so gründlich entzogen, dass er sich versteckt hält. Aber Selbstmord? Unvorstellbar. Dickies Verschwinden machte ziemlichen Wirbel in der italienischen Presse. Tom sah sich als treuen Freund des Vermissten beschrieben. Das freute ihn. Signor Ripley, einer der gut situierten jungen Italienreisenden aus Amerika, bewohnt jetzt einen Palazzo mit Blick auf San Marco. In den nächsten Tagen verfolgte er mit zunehmender Besorgnis die Presseberichte. Ein römisches Blatt schrieb, die Unterschrift unter Dickies Brief aus Palermo, in dem er seine Schecks für nicht gefälscht erklärte, sei ebenfalls gefälscht. Das Geheimnisvolle ist nicht nur die Frage, wer der Fälscher war, sondern wie hatte er sich Zugang zu den Briefen der Bank verschafft. Der Hotelportier erinnert sich genau, dass er das Schreiben persönlich in die Hände Greenleafs gelegt hat. Außerdem sei Greenleaf in Palermo stets allein gewesen. Nur noch ein einziger Gedankenschritt und alles war heraus. Oder hatten sie den Schritt schon getan und wiegten ihn nur in Sicherheit, um ihn dann zu überrumpeln? Warum zum Beispiel meldete sich Dickies Vater nicht bei ihm? Mied er ihn auf Anweisung der Polizei? Am Vormittag des 4. April endlich ein Anruf von Marge. Sie war in Venedig am Bahnhof. Ich komme und hole Sie ab. Ist Mr. Greenleaf auch mit? Nein, der ist in Rom geblieben, aber Sie brauchen mich nicht abzuholen. Ich habe sowieso kein Gepäck. Die Antworten auf Ihre Fragen hatte er alle parat. Ruhig und bedächtig schritt er nochmal durchs Haus. Nichts, was Dicky gehörte. Nirgends. Hoffentlich wirkte das Haus nicht so protzig. Marge! Hallo, Tom. Schön, dass Sie da sind. Kommen Sie rein. Wie geht's Ihnen, Tom? Oh, du lieber Himmel, gehört das alles Ihnen? Ich hab's gemietet für ein Butterbrot. $100 im Monat. Kommen Sie, trinken wir was. Das sind ja Mongibello-Preise. Die Heizung ist natürlich enorm teuer. Aber außer im Schlafzimmer wird nicht geheizt. Dafür ist aber angenehm warm hier. Ihnen zuliebe habe ich natürlich voll aufgedreht. So, auf Ihr Wohl. Danke. Sagen Sie, was ist denn passiert? Ist Ihre Tante gestorben? Aha, ich wollte herausfinden, ob Dicky ihm Geld gegeben Nein, hatte. Nein, nur ein radikaler Entschluss. Aus dem Job in Rom ist nichts geworden. Da habe ich mir gesagt, Schluss jetzt. Du haust deine restlichen $5,000 auf den Kopf und dann ade Europa. Aber nun erzählen Sie doch endlich. Wie geht's Mr. Greenleaf? Ach ja, der tut mir so leid. Er sagt immer nur, das würde die amerikanische Polizei aber ganz anders anpacken. Bei allem Seufzen war Marge vollkommen optimistisch. Die typische Pfadfinderin, unzerstörbar gesund und leicht fahrig. So, als würde sie jeden Moment etwas umreißen. Innerlich war er gereizt. Aber er machte eine große Show für sie, tätschelte sie, haute ihr auf die Schulter. Vielleicht sitzt da ein Tanger, verfolgt alles in der Zeitung und lacht sich halb tot über uns. Das wäre aber verdammt unüberlegt von ihm. Wo waren Sie eigentlich den Winter über? Ich? Tja, jedenfalls nicht bei Tom. Ich meine bei Dicky. Ich habe Dicky ungefähr so viel gesehen wie Sie. Ach, lassen Sie das doch. Bestimmt. Er schämte sich plötzlich, vor ihr als der dazustehen, der mit Dicky ein Verhältnis gehabt hatte. Was war er für ein Feigling? Haben Sie ihm eigentlich damals nach Palermo geschrieben? Ja, stimmt. Ich habe ihm geschrieben. Wieso? Was? Ich meine, ein böser Brief in so einer Krise? Tja, das... Oh Gott, das ist schwer zu sagen. Ganz, ganz netter Brief eigentlich. Wie sie sich wand bei ihrer Lügerei. Das war der dreckige Brief gewesen, in dem sie sich brüstete. Sie hätte der Polizei gesagt, Dicky und er seien ein unzertrennliches Paar, Schlampe. Da war der Brief wohl ohne Bedeutung. Sagen Sie, hielten Sie es eigentlich für wichtig, wenn ich mich Mr. Greenlee für ein Gespräch zur Verfügung stellte? Ich würde auch gerne zu ihm nach Rom fahren. So gern nun auch wieder nicht. In Rom gab es eine Menge Leute, die ihn als Dicky Greenleaf kennengelernt hatten. Oder glauben Sie, er würde herkommen? Ja, ich glaube, es wäre ganz schön, wenn Sie ihn mal anriefen. Ich schreibe Ihnen Adresse und Telefonnummer. Ja. Oh, entschuldigen Sie, Tom. Oh, alles über dieses wundervolle Tischtuch. Ist alles halb so schlimm. Unbeholfen scheuerte sie mit der Serviette auf der Spitzendecke herum. Das Holz des Tisches verfärbte sich schon. Es tut mir ja so leid, Tom. Ihm fiel ihr Büstenhalter ein, der in Mongibello am Fensterbrett gebaumelt hatte. Heute Nacht würde ihre Unterwäsche über seinen Sesseln hängen. Ich hoffe, Sie tun mir die Ehre an und akzeptieren ein Bett für die Nacht. Oh, vielen Dank, Tom. Das akzeptiere ich gern. Gegen 7 rief er Mr. Greenleaf an. Er lud ihn ein, nach Venedig zu kommen. Aber Mr. Greenleaf lehnte die Einladung ab. Es war auch nicht unbedingt nötig, aufs Eis tanzen zu gehen. Marge war beim Abendessen mächtig aufgekratzt und er hielt nach Kräften mit. Wie ein Frosch an einer elektrischen Nadel, dachte er. Vielleicht hat sich Dicke ja doch noch in der Malerei gefunden. Und ist auf und davon wie Coco auf eine Südseeinsel. Es machte ihn krank. Und das Schlimmste stand noch bevor. Die nächtliche Fahrt in der Gondel. Wenn sie diese Hände, die jetzt vor seiner Nase herumfuchtelten, ins Wasser baumeln ließ, würde hoffentlich ein Hai kommen und sie abbeißen. Habe Meinung geändert. Möchte sie sprechen. Ankomme 11.45 Uhr. H. Greenleaf. Er hatte doch damit gerechnet. Aber der Schrecken in seinen Beinen bewies ihm, dass er im Grunde nicht damit gerechnet hatte. 6 Stunden später saßen sie schon in einem bescheidenen Restaurant zwischen Rialto und dem Gritti. Nicht das Geringste haben sie. Nicht die Spur einer Spur. Marge war bester Laune, wie immer, wenn es ums Essen ging, während Dickys Vater nur auf dem Teller herumstocherte. Mir reicht's jetzt. Ich habe einen Privatdetektiv aus den Staaten engagiert. Davon wusste ich ja noch gar nicht. Und seit wann ist denn der hier? Er kommt erst. Morgen, übermorgen, ist er drum. Ruhig kauen und runterschlucken, dachte Tom. Kauen und runterschlucken. Hätten Sie denn etwas von der italienischen Polizei? Na ja, eigentlich schon. Gegen 4 ging Mr. Greenleaf in sein Hotel, um sich etwas hinzulegen. Ihm war auch nach einem Nickerchen. Der geschwungene Rand des Sofas schmiegte sich an seine Schulter. Herrlich, der Gedanke an die Freiheit morgen, wenn die beiden wieder weg waren. Gleich würde er sich eine Decke holen. Tom? Wie spät war es? Tom? Es war ja schon dunkel. Das war Marge da auf der Treppe, mit seinem braunen Lederbeutel in der Hand. Tom, ich hab Dickys Ringe gefunden. Oh Gott, warum hatte er die Ringe nicht woanders versteckt? Tja, die hat er mir gegeben. Zur Aufbewahrung. Wann? In Rom, glaube ich. Vermutlich hat er sie Nadel und Faden gesucht. Warum hat er ihnen denn seine Ringe gegeben? Mit dem Fuß stieß er gegen einen seiner Schuhe. Er hob ihn auf. Eine Schrulle. Sie kennen ihn doch. Er sagte, für den Fall, dass ihm was zustoßen sollte. Ein Schlag mit dem Absatz würde genügen. Dann sie zum Portal schleifen und in den Kanal werfen. Er konnte sagen, sie sei auf dem Moos ausgerutscht. Dann hatte er die Absicht, sich umzubringen. Ja. Wenn man das so betrachtet. Die Spannung ließ nach. Schlapp sank er auf das Sofa und tat so, als sei er mit seinen Schuhen beschäftigt. Dadurch wird es irgendwie sinnlos, dass Mr. Greenleaf einen Privatdetektiv rüberholt. In diesem Moment gestand sie sich zum ersten Mal ein, dass Dicky tot sein könnte. Das tut mir leid, Marge. Sehr leid. Unbewusst waren es wohl die Ringe, die mir das Gefühl gaben, er könne sich umgebracht haben. Ja. Wie wär's mit dem Cognac? Nein! Danke! Sie wollte lieber allein sein. Umso besser. Er war genauso erschöpft wie nach dem Mord an Freddie Miles oder dem Mord an Dicky. Er war wieder so nah dran gewesen. Ich stand hier auf der Treppe und rief ihren Namen. Ich dachte, sie muss doch jeden Moment wieder auftauchen. Sie ist doch eine so gute Schwimmerin. Es war, als drehte sich eine Schallplatte in seinem Kopf, ohne dass er imstande gewesen wäre, sie abzuschalten. Ich dachte doch nicht, dass sie verletzt ist. Sie war eben noch quicklebendig. Sie war ausgerutscht. Er schwitzte und zitterte. Würde morgen vor Mr. Greenleaf diese Geschichte einfach aus ihm heraussprudeln? Diese Geschichte von Marge, die in den Kanal gefallen war? Von seinem Hilfegeschrei, seiner vergeblichen Suche nach ihr? Würde er sich als Wahnsinniger entpuppen? Er hatte in Kleidern auf dem Sofa geschlafen. Die ganze Nacht ohne Decke. Marge war heute Morgen auch erstaunt gewesen. Ein Krampf saß in seinem Genick. Mit wem telefonierte Marge denn da? Ja, ja, ich sag's dir. Wir beeilen uns. Hier ist sie. Tom? Ja? Mr. Greenleaf hat angerufen. Der Detektiv aus New York ist da. Wir sollen rüberkommen. Ja? Der Detektiv stand am Fenster. Guten Morgen. Ein kleiner, untersetzter Mann. Kommen Sie doch rein. Von etwa 35 Jahren. Sein Gesicht freundlich und wachsam. Haben Sie die Ringe? Ja. Hier. Danke. Sind das die Ringe Ihres Sohnes? Ja, das sind sie. Wann hat er sie Ihnen gegeben? In Rom. So um den 3. Februar rum. Und was hat er gesagt, als er sie Ihnen gegeben hat? Ja, dass es ihm lieb wäre, wenn ich sie hätte. Falls ihm was zustoßen sollte. Mhm. Hatte er getrunken? Nein. Es war ja erst früher Nachmittag. Was haben Sie mit den Ringen gemacht? Ich habe sie in einen Beutel getan, wo das Nähzeug drin ist. Aus diesem sanften, irischen Gesicht konnte alles Mögliche kommen, auch die unverblümte Feststellung, dass er lüge. Würde es zu ihm passen, Ihnen die Ringe für eine Zeit zu leihen? Nein. Als Talisman zum Beispiel? Nein, ich kann mir Dicky ohne seine Ringe gar nicht vorstellen. Die Ringe waren ein Teil seiner selbst. Was starrte McCarran ihn so an? Würde es Ihnen etwas ausmachen, für ein paar Minuten mit mir nach unten zu gehen, Mr. Ripley? Es war soweit. Aber gewiss. Ein letzter Blick, verschwommen und hastig. Marges Gestalt klein und zusammengesunken. Mr. Greenleaf tapsig zitternd wie ein Greis. Das Café war nicht überfüllt. Aber kein Tisch war frei, der nicht in Hörweite eines anderen lag. Würde ihn McCarran an so einem Ort überführen? Und wie würde er das Gespräch beginnen? Was für ein Mensch ist Richard? Aha, er versucht das auf die indirekte Tour. Wie würden Sie ihn beschreiben? Seine Persönlichkeit? Wollte sich kleine Hinweise aus der Art, wie er Dickie beschrieb, herauspicken und gegen ihn verwenden. Er wäre gern ein guter Maler gewesen. Aber er wusste, er würde das niemals schaffen. Er tat so, als machte ihm das nichts aus. Aber es machte ihm viel aus. Halten Sie es für möglich, dass Richard Freddie Miles umgebracht hat? Nein. Warum nicht? Weil er keinen Grund hatte. Wenigstens nicht, dass ich wüsste. Gewöhnlich hört man auf diese Frage, der Betreffende sei nicht der Typ für einen Mord. Halten Sie Richard für einen Menschen, der einen anderen töten könnte? Ich weiß nicht, wie der Typ für einen Mord aussieht. Für mich ist Dickie eher ein Selbstmörder als ein Mörder. Aber ich bin nicht restlos sicher, dass er Freddie Miles nicht umgebracht hat. Sie? Sicher bin ich auch nicht. Aber ich glaube es einfach nicht. Aber damit wäre eine Menge erklärt, oder? Tja, alles. Naja, ich fange erst an mit der Arbeit. Es schien vorbei zu sein. Ja, es war vorbei. Vielen Dank für Ihre Unterstützung, Mr. Ripley. Im Aufzug musste sich Tom zusammenreißen, nicht zu singen. Papa non vuole, sang es in seinem Kopf. Marge gab ihm die Hand ohne eine Spur von Feindseligkeit. Sie schaute nur ein bisschen tragisch drein, als wäre sie gerade Witwe geworden. Auf Wiedersehen, Marge. Und Kopf hoch. Wird schon. Wiedersehen, Tom. Auf Wiedersehen, Tom. Papa non vuole, mamma nemmeno, come faremo fare l'amor? Lirula, lirula, lirula, lai. Mehrere Tage blieb er still zu Hause. Einladungen zu Partys lehnte er ab. Reportern wies er standhaft die Tür. Einen besonders beharrlichen Fotografen packte er sogar am Kragen und schob ihn hinaus. Aber sonst geschah 5 Tage lang nichts. Keine Anrufe, keine Briefe, kein McCarran, kein Roverini, nichts. Jeden Abend schlimme Befürchtungen, jeden Morgen neuer Optimismus. Am Abend des 6. Tages rief er in Rom an. Er musste wissen, ob sich etwas Neues ergeben hatte. Aber Mr. Greenleaf wusste von nichts Neuem zu berichten. Deshalb werde ich wohl Ende der Woche abreisen. Jedem ist klar, dass er entweder tot ist oder absichtlich seiner Familie und seinen Freunden den Rücken gekehrt hat. Am gleichen Abend ging Tom hinüber zu Peter Kingsley, einem irischen Junggesellen, der in der angelsächsischen Kolonie so eine Art Zentrum bildete. Ich fahre Ende Mai nach Hause. Wenn Sie Lust haben, mitzukommen. Garantiert keine Reporter. Kein Rommel, sterbenslangweilig. Tom schaute ihn an. Es durchzuckte ihn wie ein bleicher, böser Geist. Peter könnte dasselbe passieren wie Dickie. Nur, dass er Tom ihm nicht so ähnlich war wie Dickie. Aber neulich hatte er schon Peters Gesten auf einer Party imitiert, seinen englischen Akzent. Er schämte sich. Danke. Ich vermisse Dickie sehr. Wissen Sie, ich vermisse ihn entsetzlich. Dickies Lächeln stand wieder vor ihm. Damals, als sie anfingen, sich zu verstehen. Der verrückte Ausflug nach Rom. Hätte er es doch nicht so eilig gehabt. Hätte er doch einfach gewartet, bis Dickie und Marge sich von allein getrennt hätten. Ich verstehe, Tommy. Alter Junge. Ich verstehe wirklich. Er stellte sich vor, wie er mit Dickie auf einem Dampfer nach Hause fuhr über Weihnachten. Wie er sich mit Dickies Eltern so gut verstand, als wären sie beide Brüder. Ich hätte wirklich geglaubt, mit ihnen ist etwas nicht in Ordnung, wenn sie nicht endlich einmal zusammengebrochen wären. Venedig, den 3. Juni. Lieber Mr. Greenleaf, als ich heute den Koffer für Griechenland packte, fiel mir ein Umschlag in die Hände, den ich von Richard schon in Rom bekam. In gewisser Weise war das eine mutwillige Herausforderung des Schicksals. Das Testament würde eine neue Untersuchung der Unterschriften auslösen, eine unerbittliche Untersuchung. Auf dem Umschlag stand: nicht vor Juni öffnen. Und zufällig ist jetzt Juni. Aber er besaß nur noch $4,000. Und für Griechenland hieß das, dass wieder der kleine Tom Ripley auf Reisen ging, der jeden Cent dreimal umdrehen musste, bevor er auch nur einen Kunstband kaufte. Der den Selbstmord Tikis so endgültig macht, bedauere. Bitte geben Sie mir bald Nachricht. Ich bin über den American Express Athen zu erreichen. 2 Tage vor seiner Abreise war er zum Tee bei Titi della Latta Cacciaghera eingeladen. Haben Sie gesehen Mittagszeitungen? Nein. Man hat Tikis Koffer gefunden. Und seine Bilder. Hier beim American Express. Was? Hier. Lesen Sie selbst. Alles erst im Februar deponiert. Die Schnur, mit der die Gemälde zusammengehalten waren, hatte sich gelöst. Und als ein Angestellter sie wieder zusammenbinden wollte, entdeckte er das Signum R. Greenleaf. Seine Hände fingen an zu zittern. Er musste die Zeitung fest an den Rändern packen, um sie ruhig zu halten. Vielleicht er lebt noch. Wieso? Ich sehe nicht ein, wieso das beweisen soll, dass er noch lebt. Oh, caro mio, Sie brauchen einen Schluck Tee. Übermorgen ging das Schiff. Prego. Reichlich Zeit für Roverini, sich seine Fingerabdrücke zu besorgen und sie mit denen auf den Gemälden und auf den Koffern zu vergleichen. Tommaso, Kopf hoch. Warten Sie doch ab, bis Sie wirklich Grund haben für diese Niedergeschlagenheit. Ich begreife nicht, wieso Sie nicht einsehen wollen, dass das ein schlechtes Zeichen ist. Die folgenden Tage gab es weder Schlaf, noch Essen, noch Stillsitzen. Tag und Nacht war er darauf gefasst, dass die Polizei an seine Tür klopfte. Als er schließlich an Bord der Hellenes ging, war er ein wandelnder Geist. Die Polizisten warteten am Quai. Sie standen mit verschränkten Armen da und sahen zum Schiff hinauf. Er ging langsam auf sie zu. Kein Aufsehen, dachte er. Er würde ihnen von sich aus sagen, wer er war. Sie trugen schwarze Uniformen und Schirmmützen. Er lächelte sie an. Einer von ihnen tippte an die Mütze und trat beiseite. Aber die anderen umringten ihn nicht. Er stand vor einem Zeitungsstand und die Polizisten starrten wieder nach vorn. Automatisch griff er nach einer vertrauten römischen Zeitung. Kein Robert S. Fanshawe gefunden. Er las den ganzen Artikel. Aber nur der 5. Absatz war wirklich von Interesse für ihn. Die Polizei ermittelte auf den Koffern und Bildern die gleichen Fingerabdrücke wie in Greenleafs verlassener Wohnung in Rom. Angesichts dieser Tatsache kam sie zu dem Schluss, dass Greenleaf selbst die Koffer gepackt und nach Venedig aufgegeben haben muss. Was bedeutete das nun eigentlich? Das bedeutete doch, dass keinerlei Verdacht gegen ihn bestand. Dass die Fingerabdrücke seine Unschuld verbürgten. Dass er frei war, das bedeutete es. Wenn er nur das Testament nicht abgeschickt hätte. Das war das Einzige, was ihm jetzt noch gefährlich werden konnte. Fahren Sie bitte zum American Express. Egene. Mr. Greenleaf hatte genug Zeit gehabt, seine Anwälte an die Sache zu setzen. Es würde ein Brief da sein, ein Brief von der amerikanischen Polizei, dass er sich wegen Urkundenfälschung zu verantworten habe. Das Testament würde alles zerstören. Eine trügerische Ruhe lag über der Halle des American Express. Es war die Ruhe vor dem Sturm. Tom sah sich um. Kein Polizist. Vielleicht in dem Moment, wo er seinen Namen nannte. Haben Sie Post für Thomas Ripley? Ripley? Buchstabieren Sie mal bitte. R-I-P-L-E-Y. Sie drehte sich um, holte Briefe aus einem Fach. Nichts geschah. Ich habe zwei Briefe für Sie. Dankeschön. Einen von Titi aus Venedig, der kam später dran. Einer von Mr. Greenleaf. Lieber Tom, Ihr Brief vom 3. Juni war für mich und meine Frau nicht so überraschend, wie Sie vielleicht dachten. Wir wussten, dass Richard Sie sehr gern hatte, auch wenn er nie darüber gesprochen hat. Meine Frau stimmt mit mir darin überein, dass wir seine letzten Wünsche in seinem Geiste ausführen sollten. War das ein Witz? Das Burke-Greenleaf-Papier fühlte sich allerdings seriös an. Es war dick und gehämmert, der Briefkopf geprägt. Außerdem machte Mr. Greenleaf keine derartigen Witze. Es war kein Witz. Alles gehörte ihm. Dickies Geld und Dickies Freiheit gehörten ganz alleine ihm. Ins Hotel, bitte. Che passe tutto, signore? Ah, c'è più. In welchem? Ins Beste. Ins Allerbeste. Ja, Pamme. Als nächstes Kreta. Morgen schon. Er stellte sich die Einfahrt in den Hafen vor. Die kleinen Jungs, die gierig nach seinen Koffern und seinen Trinkgeldern griffen. Und er würde reichlich Trinkgeld für sie haben. Reichlich für alle und jeden. Aber da standen auch vier regungslose Gestalten am Quai. Kretische Polizisten. Sie warteten auf ihn. Warteten geduldig mit verschränkten Armen. Seine Muskeln spannten sich und die Vision zerrann. Würde er jetzt überall wartende Polizisten sehen, an jedem Quai, dem er sich näherte? In Alexandria, Istanbul, Bombay, Rio? Sinnlos darüber nachzugrübeln. Er streckte die Brust heraus. Sinnlos, sich diese schöne Reise zu verderben.